fernen Osten, da ging ein Grab, da senkte man zu Tausenden die Toten hinab. Im Westen, da ragt mein Kreuz schlicht und klein, da liegen sie stumm in lange Hinrein. Und sie haben doch gesiegt für Deutschland. Sie haben doch gesiegt für Deutschland. Und wo im Winde rauschet das Meer, da gaben sie stolz ihr Leben her. Sie opferten Zukunft und Jugendglück, sie kehrten nie wieder nach Deutschland zurück. Sie haben doch gesiegt für Deutschland, für Deutschland. Und sie haben doch gesiegt für Deutschland. Sie gaben die Seele, ihr Leben, ihr Blut, sie gaben es hin mit heiligem Mut. Wir können nur trauern, weinen und beten für die, da liegen bleichblutig und zertreten. Sie haben doch gesiegt für Deutschland, für Deutschland. Und sie haben doch gesiegt für Deutschland. Denn es gibt kein Wort für das Opfer zu danken, es gibt keinen Dank für sie, der sanken. Der Dank muss die Tat für die Zukunft sein, das Deutschland muss erleuchten im erlösenden Schein, im erlösenden Schein. Und sie haben doch gesiegt für Deutschland, für Deutschland. Und sie haben doch gesiegt für Deutschland.